Der Euro als Katalysator der europäischen Integration? Man könnte argumentieren, dass der durch die gemeinsame Währung verursachte Zwang zu stärkerer Koordinierung und einem abgestimmten Verhalten die Integration stärker vorantreibt, als dies ohne Euro geschehen wäre, und diese Argumentation wird auch häufig benutzt. Das Argument ist grundsätzlich richtig. Die Abgründe der öffentlichen Finanzstatistik in Griechenland und wettbewerbsfeindliche Regulierungen am italienischen Arbeitsmarkt hätten die europäische Öffentlichkeit bei selbstständigen Währungen kaum bewegt. Jetzt sind sie von Interesse, weil sie die Funktionsfähigkeit der gemeinsamen Währung beeinträchtigen können. Offen bleibt allerdings die Frage: Katalysator wohin? Das ist nicht trivial, denn es wird immer deutlicher, dass es dabei um eine zentrale Weichenstellung geht. Der seit 1958 geschaffene und kontinuierlich fortentwickelte gemeinsame Markt war wettbewerblich liberal angelegt. In einem großen Wirtschaftsraum sollen Waren, Dienstleistungen, Arbeit und Kapital möglichst frei fließen. Die staatliche Regulierung soll den Wettbewerb nicht beschränken, sondern möglichst intensivieren. Die Rolle administrativer Preise und nationaler Wettbewerbsbeschränkungen soll möglichst begrenzt werden. Den Wettbewerb verzerrende staatliche Subventionen soll es nicht geben. Wächter dieser ordnungspolitischen Grundausrichtung war und ist die Europäische Kommission, häufig genug gegen den erbitterten Widerstand vieler Mitgliedstaaten. Zu diesem Modell gehört auch, dass die EU ihren im Verhältnis zur Wirtschaftskraft sehr bescheidenen Zentralhaushalt aus Zöllen und aus Umlagen der Mitglieder speist, keine eigenen Steuerquellen hat und keine Kredite aufnehmen darf. Die Haushaltswirtschaft der Mitgliedstaaten ist grundsätzlich autonom. Die Maastricht-Kriterien und deren Erfüllung blieben ja bis heute ein Fremdkörper. An dieser Stelle rang und ringt die Europäische Kommission gemeinsam mit dem Europäischen Parlament um Machtzuwachs. Deshalb sind diese Institutionen für mehr zentrale haushaltspolitische Überwachung, für mehr gemeinsame Haftung und am Ende auch für Eurobonds. Für viele Jahrzehnte war das System grundsätzlich in der Balance, weil die Kommission Wettbewerbsbeschränkungen abbaute und den gemeinsamen Markt förderte und dabei die Opposition aus den unterschiedlichsten Interessenlagen der Mitgliedsländer überwand. Die Mitgliedsländer andererseits waren sich einig im Interesse, den EU-Haushalt klein und die nationalen Haushalte stark zu halten. Jetzt aber brachte das Scheitern der Maastricht-Konzeption zur gemeinsamen Währung ein neues Element ins Spiel. Horizontale Hilfen der Mitgliedstaaten untereinander oder an eine gemeinsame Institution auf europäischer Ebene wurden durch die Rettungsschirme eingeführt. Und weitergehende Maßnahmen werden diskutiert. Das konzentriert sich noch vorwiegend auf Haftungsfragen, etwa Bürgschaften im Rahmen des EFSF. Der 2012 einzuführende ESM setzt aber bereits erhebliche Einzahlungen der Mitgliedsländer voraus. Wo es Haftung gibt, wird es auch irgendwann Inanspruchnahme geben. Unterschiedlichste Formen gemeinsamer Haftung werden plötzlich diskutiert, ohne dass allen Beteiligten klar zu sein scheint, welche grundlegende, seit Gründung der EWG bewährte Prinzipien in Frage gestellt werden. Die Mittel für Strukturhilfen der EU waren immer begrenzt und zudem stets weit entfernt von einem Haftungsverbund. Jetzt dagegen werden Instrumente diskutiert, die noch viel weiter gehen als der bundesstaatliche Finanzausgleich in Deutschland. Die Bundesländer waren schon immer in die Idee verliebt gewesen, gemeinsam mit dem Bund Anleihen aufzulegen, um von dessen Zinsvorteilen zu profitieren. Die Bundesfinanzminister, zuletzt Peer Steinbrück 2008 im Rahmen der Föderalismuskommission II, hatten dies stets hohnlachend abgelehnt. Es ist nicht auszuschließen, dass die tatsächlichen bzw. vermeintlichen Zwänge der Euro-Rettung Positionen ins Wanken bringen, die seit mehr als einem halben Jahrhundert für die Entwicklung der EU bestimmend waren. Zentral ist hier die Position, dass die eigentliche Wohlstandsquelle des gemeinsamen Marktes der faire Wettbewerb im gemeinsamen Wirtschaftsraum ist und dass jedes Land das Recht hat, die dabei gesammelten Früchte selbst zu verzehren und nicht mit anderen zu teilen. Katalysator für eine grundlegende Änderung in der ordnungspolitischen Ausrichtung der EU wäre dann die Rettungshektik rund um die Eurokrise gewesen. In dieser Katalysatorfunktion sehe ich aber keinen Vorteil des Euro, sondern seine größte Gefahr.